Am 13. August gab ein Sprecher des Nationalen Komitees für den Schutz des Friedens Koreas eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Zurzeit wird der Kampf verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas gegen das größte Verbrechen des Bakunin-Regimes, das unter Druck der USA das aggressive Raketenabwehrsystem SAT in Südkorea stationieren will, immer heftiger entfaltet. Das landesverräterische Regime Südkoreas, das in große Verlegenheit geriet, versuchte ganz heimtückisch, die empörte Bevölkerung verschiedener Kreise Südkoreas, einschließlich der Bewohner des Ortes, wo SAT stationiert werden soll, zu beschwichtigen. Vor weniger Zeit lud Park Geun-hye die Parlamentarier aus Daegu und dem Bezirk Nordgyeongsang ins Blaue Haus ein und redete vor ihnen, wenn der Kreis Songju einen anderen Ort empfehle, werde man überprüfen, ob es im Kreis Songju einen anderen geeigneten Ort als Songsan-Pode gebe. Das ist ein treffendes Beispiel dafür. Die Amten des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, die durch die absurden Worte Park Geun-hyes über die Überprüfung eines dritten Ortes ins Durcheinander gerieten, bemühten sich um die Erklärung dazu und die USA, Herr von Südkorea, meinten entschieden, dass sie einen dritten Ort nicht akzeptieren würden. Dadurch ist die Landesverräterin in die Klemme geraten. Durch die Worte über die Überprüfung eines dritten Ortes gestand die südkoreanische Präsidentin mit ihrem eigenen Mund, dass SAT todesgefährliche Schäden für den Menschenkörper und die Umwelt und ernste katastrophale Folgen für alle Gebiete Südkoreas verursachen würde, wie man im In- und Ausland einmütig meint. SAT, das sowohl das Leben der südkoreanischen Bevölkerung als auch das Schicksal aller Landsleute schwer gefährden und den Frieden und die Sicherheit der Koreanischen Halbinsel und Nordostasiens zerstören würde, ist bloß ein Herd der Katastrophe und des Unglücks, wo es in Südkorea auch sein mag. Alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland, die keinen Krieg, sondern Frieden wünschen, sollen den Kampf gegen die Umtriebe des südkoreanischen Bakunin-Regimes zur Stationierung von SAT, das dem Willen der Nation und der Geschichte zuwider die größten Verbrechen begeht, noch tapfer entfalten.